Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Das Ende der Paraden von Ford Madox Ford. Aus dem Englischen von Joachim Utz. Keine Paraden mehr. Zweiter Teil. In der vortrefflich eingerichteten, weiß lackierten, mit Korbmöbeln und Spiegeln ausgestatteten Lounge des besten Hotels jener Stadt saß Sylvia Tietjens in einem Korbsessel, ziemlich geistesabwesend und ohne zuzuhören, wie sie ein Stabsmajor weinerlich und ohne Unterbrechung beschwor, die Tür zu ihrem Schlafzimmer in der Nacht nicht abzuschließen. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht. Sie sagte, da ist Christopher. Ich kann ihn im Spiegel sehen. Stabsmajor Perrone warf Hut, Stock und Handschuhe hin. Sein schwarzes, ungescheiteltes und von einer klebrigen Substanz etwas steifes Haar stellte sich vor Erregung auf. Guter Gott! Was will er denn hier? Er hatte gerade darüber gesprochen, dass Sylvia Tietjens sein Leben ruiniert habe. Ob sie denn nicht wisse, dass sie sein Leben ruiniert habe? Ich sehe ihn nicht, sagte Perrone. Schau, von hier aus kannst du ihn sehen. Und was wollen wir jetzt machen? Oder besser, was wird er machen? Ich weiß nicht, was er machen wird. Vielleicht wird er dich erschlagen. Höchstwahrscheinlich. Jetzt schaut er dir auf den Rücken. Mit steifem Rücken und dem Gesichtsausdruck einer Schlange, die einen Vogel fixiert, starrte Sylvia geradeaus. Hör um Himmels Willen auf zu zittern, Potty. Mädchen tut da nichts. Er ist ein Mann. Das Korbgeflecht von Perrones Sessel hatte geknarrt, wie in einem Eisenbahnwaggon, und hörte schlagartig auf. Sie ballte beide Hände zur Faust und stieß hasserfüllt Luft durch die Zähne. Bei allen unsterblichen Heiligen. Ich schwöre, dass ich sein Holzgesicht noch einmal zum Zucken bringe. Was für ein Spiel treibst du, rief Perrone. Himmel und Hölle. Was soll das für ein Spiel sein? Du kannst nicht hergekommen sein, um ihn zu treffen. Du bist auch nicht hier, um mich zu treffen. Wozu dann? Als sei sie soeben aus einem tiefen Schlafen erwacht, wandte sich Sylvia ihm zu, mit weit geöffneten Augen. Er wird sich mir fügen. Oh, du heiliger Bimbam. Major Perrone hatte seinen Mund wieder geschlossen. Er war am Nachdenken. Im Spiegel konnte Sylvia Tietjens sehen, wie Christopher hinter ihr stocksteif von der einen zur anderen Tür ging und dann das Hotel verließ. Im selben Augenblick wurde ihr klar, und sie freute sich darüber, dass er keinerlei Korrespondenz mit Valentine Wenop unterhielt. Sie war jetzt absolut sicher. Also wie denn nun? Wirst du mich heute Nacht ins Zimmer lassen oder nicht? Sylvia brach in hohes, lautes Gelächter aus. Potty, versuch mal eine Minute lang ernst zu sein. Ich bin eine Frau, die versucht, die sich verzweifelt wünscht, sich wieder mit ihrem Gatten auszusöhnen. Wirst du dein Schlafzimmer abschließen oder nicht? Ich werde die Tür nicht abschließen. Du kannst kommen, sagte sie. Aber glaube nicht, dass du etwas bekommst. Oder dass dir gefällt, was du bekommst. Sie saß nach vorn gelehnt in ihrem Sessel und hatte die Faust unterm Kinn bei der Vorstellung, Christopher könnte Valentine Wenop hier in dieser Stadt sitzen haben. Vielleicht war das der Grund, weshalb er sich entschieden hatte, zu bleiben. Warum bleibt Christopher eigentlich hier in diesem gottverdammten Loch? Weil er muss, schlicht und einfach, sagte Major Perrone. Er muss das tun, was befohlen wird. Wer zum Teufel glaubst du, ist ein toller Kerl? König von England? Mit einer düsteren Wildheit fügte er noch hinzu. Erschießen würden sie ihn wie jeden anderen, sollte er verschwinden. Was glaubst du denn? Aber ein Mädchen könnte er doch haben. In der Stadt. Oder? Er hat keines. Er hockt in seinem blöden Lager wie eine dumme Henne auf faulen Eiern. Das jedenfalls wird hier erzählt. Gut. Werde es herausfinden, ob er dieses Mädchen in Rouen sitzen hat. Männer halten zusammen. Wenn Perrone ein bisschen mehr Verstand hätte, dann würde er wissen, dass es das Falscheste ist, Tietjens abzuschirmen. Aber der gute Potty hat eben leider keinen Verstand. Außerdem, so glaubte Sylvia Tietjens, war Solidarität fürs eigene Geschlecht etwas unheimlich Starkes. Sie würde niemals die Geheimnisse einer anderen Frau preisgeben, nur um deren Mann zu kriegen. Wie aber konnte sie sich sicher sein, dass dieses Mädchen nicht doch in der Stadt war? Wie? Sie stellte sich vor, dass Tietjens jede Nacht zu ihr ging. Ihr ganzer Körper spannte sich im Sessel, ein Muskel nach dem anderen. Ja, sie würde es herausfinden. Aber wie? Dieser Krieg ist ein Freudenhaus. Wenn einer Frauen vergewaltigen will, dann zieht er in den Krieg. Dafür ist Krieg da. Diese ganzen Männer auf engstem Raum zusammengesperrt. Ich lege ein bisschen Puder auf. Du musst nicht warten, Potti. Ich kann ihn im Spiegel sehen. 1, 2, 2, 3. Christopher, ich sehe ihn nicht. Up and down, down and up. Ich kann ihn im Spiegel sehen. Er wird sich mir fügen. Ich lege ein bisschen Puder auf. Wirst du mich heute Nacht ins Zimmer lassen oder nicht? 1, 2, 2, 3. Er hockt in seinem blöden Lager wie eine dumme Henne auf faulen Eiern. Up and down, down and up. Glaub nicht, dass du etwas bekommst, Potti. Oder dass dir gefällt, was du bekommst. Oh, Potti. Er wird sich mir fügen. Silvia stand auf. Sie wollte jedes Gesicht, das sie sah, so lange betrachten, bis es verriet, wo Christopher in dieser Stadt das Wenop-Mädchen versteckt hielt. Sie konnte Nachforschungen anstellen. Schnell fand sich eine Gelegenheit dazu. Während eines Dinners in jener Nacht, Tietjens war gerade mit einem Lance Corporal zum Telefon unterwegs, fand Silvia jemanden, den sie wegen seiner frischen Wangen und eines großen, grauen, nach vorne wuchernden Schnurrbarts und seiner zerknitterten Uniform beinahe für einen kleinen Händler gehalten hätte. Madam, wenn Sie 2.900 und noch was mit 10 multiplizieren, dann kommen Sie auf 29.000 und noch was. Es war Second Lieutenant Cowley. Und Silvia hatte hervorgestoßen, das klingt nach Schuljungen, die irgendein Spiel spielen. Wollen Sie mir wirklich sagen, Mr. Cowley, dass mein Gatte den gestrigen Nachmittag damit zugebracht hat, 29.000 Zehennägel zu inspizieren und 2.900 Zahnbürsten. Er verbringt also 3 Stunden damit, Füße und Gepäck zu inspizieren? Beim Gepäck helfen ihm die anderen Offiziere, antwortete Second Lieutenant Cowley. Ansonsten aber ja, er schaut sich jeden Fuß selber an. Silvia ließ ihn weiterreden und hoffte, er könnte sie in seiner Verwirrung auf die Fährte von Miss Wenop in Rouen setzen. Dann sagte sie geschickt, ich bin Ihnen wirklich sehr verbunden, Mr. Cowley. Natürlich hat mein Gatte keine Zeit für lange Briefe. Er gehört ja nicht zu diesen jungen und übermütigen Offizieren, die hinter jedem Frauenzimmer. Der Captain? Hinter Frauenzimmern her? Unter schallendem Gelächter stieß Second Lieutenant Cowley hervor. An diesen 10 Fingern hier könnte ich abzählen, wie oft er aus meinem Blickfeld verschwunden ist, seit er dieses Bataillon hat. Und wenn wir manchmal lachen, dann deshalb, weil der Captain die ganze Bande bemuttert, als ob er eine Henne wäre, die auf faulen Eiern sitzt. Es ist eben eine Operettenarmee, wie man so sagt. Und das ist schon das Beste, was man über sie sagen kann. In ihrer trägen und huldvollen Schönheit, Silvia wusste, dass sie eine träge und huldvolle Schönheit war, beugte sie sich übers Tischtuch. Flatterig öffnete sie ihre Puderdose und schaute in den kleinen Spiegel aus ziseliertem, sehr dünnem Gold mit einem kleinen blauen Stein wie ein Vergissmeinnicht in der Mitte konzentrischer Gravuren. Drake, der potenzielle Vater von Michael, hatte es ihr geschenkt. Aus purem Trotz hatte sie es heute Abend mit heruntergebracht. Sie erwartete, dass es Tietjens missfallen werde. Vielleicht ist das verdammte Ding ja ein schlechtes Omen. Drake war der erste Mann, der je. Ein wildschnaubendes Vieh. Kalkweiß waren ihre Züge in dem kleinen Spiegel. Was Silvia Tietjens betraf, kamen ihre Gefühlsausbrüche immer periodisch und unerwartet, während die eigentlich kühlere Leidenschaft gleich temperiert blieb. So war sie vollkommen ruhig geblieben, als Christopher an jenem Nachmittag den Salon betreten hatte. Ziellos war er zwischen einigen Offizieren, sowohl von französischer als auch englischer Seite, in dem großen, oktagonalen, blau gehaltenen Salon herumgegangen. Perrone war irgendwohin verschwunden, und der General in Glanz und Gloria, mit weißem Haupt, Purpur und Gold, war auf sie zugesteuert. »Du weißt, Sylvia, dass dein Mann ein unberechenbarer Bursche ist. Von allen Offizieren, mit denen ich zu tun habe, trägt er die allerschäbigste Uniform. Es heißt, er sitzt finanziell skandalös auf dem Trockenen. Ich habe sogar gehört, man habe einen Scheck von ihm an den Club zurückgeschickt. Aber er hat eine echte Begabung, noch aus dem übelsten Schlamassel etwas rauszuholen. Du bist zu jung, um noch etwas von Dreyfus gehört zu haben, aber ich sage immer, Christopher ist ein richtiger Dreyfus. Es sollte mich nicht überraschen, wenn sie ihn am Ende aus der Armee werfen.« Da hatte sie geantwortet, »Ist dir noch nie der Gedanke gekommen, Christopher könnte ein Sozialist sein?« Zum ersten Mal in ihrem Leben erlebte Sylvia, dass der General, Taufpate ihres Gatten, grotesk aussah. »Christopher, ein Sohn!« Sein Unterkiefer klappte herunter, das weiße Haar sträubte sich und seine schmucke Mütze mit all den goldenen Eichenblättern und dem Scharlachstreifen fiel auf den Boden. Das hagere und alte Gesicht wurde purpurrot. »Christopher!« Oh, wie sie sich wünschte, sie hätte es nicht gesagt. »Ein Sohn? Ich habe den Jungen geliebt. Hol's der Teufel!« Der General keuchte, so als könne er das Wort nicht aussprechen. »Ich habe den Jungen geliebt. Sein Vater war mein bester Freund. Ich habe immer meine Hand über ihn gehalten. Ich hätte seine Mutter geheiratet, wenn sie mich damals gewollt hätte.« Er hielt inne, schnaubte und stieß hervor. »Bei Gott, ich werde ihn aus dem Militärdienst werfen lassen.« »Bei Gott, ich werde es tun. Und ich kann es.« »Ich kann es.« »Du erzählst mir also, er habe das kleine Wenhop-Mädchen verführt.« »Die letzte Person in der Welt, die er hätte verführen dürfen. Hätte es nicht Millionen anderer Frauen gegeben?« »Und pleite ist er auch, nicht wahr? Man kann einem jungen Mann verzeihen, wenn er Fehler mit Frauen macht. Machen wir alle.« Zu unserer Zeit hatte jeder von uns sein Mädel in einem Tabakladen sitzen. Aber wenn der Bursche ein Sozialist ist, sieht die Sache anders aus und der Teufel soll ihn holen. Du lieber Gott, sieht das nicht einem dreckigen Sozialisten ähnlich? Wieder erfasste ihn äußerstes Unbehagen. Teachens hatte den Raum bereits halb durchquert und kam auf sie zu. Major Thurston sucht Sie, Sir. Es ist dringend. Der General starrte ihn an, als wäre er das zum Leben erweckte Einhorn aus dem königlichen Wappen. »Major Thurston? Ja, ja.« Und er schob Teachens beiseite, als befürchte er eine körperliche Attacke. Dann eilte er mit kurzen, heftigen Schritten davon. »Es heißt, Sylvia Teachens, geborene Satterthwaite, sei wohl gehe. Wieso? Wieso? Ich tue nur, was ich will. Und damit hat sich jeder abzufinden.« »Wohl gehe. Ich frage mich, wie Mutter so dumm sein konnte. Wenn ich vulgär bin, dann bin ich es immer aus ganz bestimmten Gründen. Und das ist dann keine Vulgarität mehr. Man könnte es Verderbtheit nennen oder vielleicht Tücke. Tücke. Eine Todsünde bewusst zu begehen, ist nicht vulgär. Man riskiert nur, auf ewig in der Hölle zu schwitzen. Aber macht ja nichts draus. Sylvia schaute auf das runde, mit Sternen geochierte und mit Diamanten besetzte Ziffernblatt ihrer Armbanduhr. Du lieber Himmel, erst eine Minute vergangen. Das alles habe ich in nur einer Minute gedacht. Verstehe jetzt, warum die Hölle eine Ewigkeit dauern soll. Nein, ich bin nicht verrückt. So wirkt sich wahrscheinlich Erschöpfung auf die Nerven aus. Christopher hat's mir doch irgendwann mal erklärt. Ich werde ihn nie gehen lassen. Nein, niemals lass ich ihn weg. Ich kann ihn im Spiegel sehen. 1, 2, 2, 3. Christopher. Ja, hallo? Um Himmels Willen, bleiben Sie im Apparat. Up and down, down and up. Bleiben Sie dran. Ich kann ihn im Spiegel sehen. Nein, ich bin nicht der General. Nein, nicht der General. Er wird sich mir fügen. One, two, two, three. Ich werde ihn nie gehen lassen. Nein, niemals lasse ich ihn weg. Um Himmels Willen, bleiben Sie im Apparat. Bleiben Sie dran. Teachens befahl dem Burschen, den schlafenden General zu wecken. Vor dem stummen Apparat spielte sich eine heftige Szene ab. Ja, hallo. Der General brüllte, wer der Offizier sei, mit dem er spreche. Captain wer? Captain Bubblyjocks. Cuttlestocks. Und in wessen Auftrag der eigentlich spreche. Wie nochmal zum Teufel? Dringend soll es sein, ob er nicht wisse, dass diese Mitteilung korrekterweise schriftlich zu erfolgen hätte. Wer? Ihr selbst? Ja, ja, doch, dringend zum Teufel. Ob er wisse, wo er denn sei, bei der ersten Armee am Kassel-Kanal. Na also, was heißt das? Der Spion sei doch aber in L, auf Gelände, das zum Abschnitt C gehöre. Auf der anderen Seite, des Kanals. Also, was nun? Ja, die französischen Zivilbehörden seien sehr besorgt. Sind sie das? Aha. Mitsamt den Offizieren und zum Teufel mit dem französischen Meer. Hallo? Und zum Teufel auch mit dem Pferd des mutmaßlichen Spions. Hallo? Hallo? Ach, der Teufel soll sie holen. Er soll, wenn der Offizier beim Teufel sei, beim Hauptquartier der 1. Armee Bericht darüber erstatten. Ja, Pferd und Patronengurt als Beweisstück mitliefern. Teachens erklärte seiner Frau zwischendurch die Geschichte, die in Bruchstücken und den Wiederholungen des Generals am Telefon zu hören war. In der Nachbarschaft gibt's wohl so ein riesiges Munitionslager. Angeblich das größte der Welt. Und die Deutschen lassen Granaten auf die Gegend niederhageln, in der Hoffnung, es zu zerstören. Offenbar waren die französischen Behörden durch einen einsamen Reiter in englischer Uniform in Alarm versetzt worden. Dieser war mehrere Tage lang planlos in der Nähe umhergeirrt und wollte über eine der Kanalbrücken, die jedoch alle bewacht waren. Offenbar hat der Offizier am Telefon das Kommando über die Wachen an den Brückenköpfen. Da sich aber auf dem Gelände der 1. Armee befindet, ist es offenbar ein Akt gröbster Unkorrektheit, den General, der auf der anderen Seite des Kanals für die Ergreifung von Spionen verantwortlich war, aufzuwecken. Sylvia Teachens sah Christopher untergehen in diesem Gewimmel von Narren, die wie Schüler ein Spiel spielten, das reine Spiegelfechterei war. Eine unendlich gewalttätige, unendlich bedrohliche Spiegelfechterei ist das. Es ist die hirnrissige Krönung eines kindischen Spiels aller Männer. Hallihallo, deutsche Flugzeuge. Raus an die Luftabwehrkanone. Lass mal schön knallen. Zu Hause, beim Dinner im Haus eines Ministers der Krone, brauchte Sylvia nur sagen, lassen Sie uns nicht mehr über diese widerlichen Dinge reden, worauf sofort 10 oder noch mehr Stimmen ertönten, die des Ministers eingeschlossen, um Mrs. Teachens zuzustimmen. Es sei nun wirklich alles sattsam bekannt. Doch hier? Sie schien sich mitten im Auge des Sturms zu befinden. Es war ein Karneval der Begierden, Lüste, Süchte, inszeniert von einem riesenhaften Hexenmeister. Einmal in Bewegung versetzt, war nichts mehr anzuhalten. Und dieser Zustand würde niemals enden. Wenn sie erst Geschmack am Blut gefunden hätten, wer wollte dann das Spiel beenden? Hey, schwarzer Wirt, servier uns Mädels und Bier. Als wollte man den Lärm noch vergrößern, hatte jemand im Nachbarraum das mechanische Musikinstrument angestellt und eine kehlige Stimme verkündete, »Ich ging zum Sterben gern von hier und bliebe bei dir.« Ein Grammophon jaulte auf. Ein neuer Donnerton mischte sich in das Getöse draußen und hielt über 6 gedämpfte Schläge der Kanone im Garten an. Sylvia stieß Flüche aus. Sie schrie gegen den Krach an, als hätte sie unter Narkose ihre Identität verloren. Und ja, sie hatte ihre Identität verloren. Sie war ein Bestandteil dieser Masse geworden. Stellt das Grammophon ab. Nicht mehr anstellen, um Himmels Willen. Der General sprang aus seinem Sessel und stürmte in die Empfangshalle, kehrte aber entmutigt zurück. Irgend so ein verdammter ziviler Wichtigtuer. Romancier heißt es. Den kann ich nicht zum Schweigen bringen. Und angewidert fügte er hinzu, ist voll mit jungen Hengsten. Die ganze Empfangshalle ist voll davon. Mit ihren Huren. Sie tanzen. Tanzen im Dunkeln, sagte der General mit noch größerem Ekel. Tanzen im Dunkeln. Jeden Augenblick könnten die Deutschen hier sein. Wenn die wüssten, was ich weiß. Sylvia langte zum Tisch und goss sich einen großen Brandy ein. Der General schielte lüstern herüber. Der Alkohol brannte in der Kehle und dann, in der düsteren Beleuchtung, sah Sylvia Christopher Teachens vor sich aufragen. Er beugte sich zu ihr herunter und sagte, im Glück des Halbbetrunkenen, in der Lounge wird getanzt. Ich fürchte aber, dass es langweilig wird für dich. 6 Wochen her, dass ich das letzte Mal getanzt habe. Sylvia Teachens spürte, wie Schönheit ihre Glieder überfloss. Sie hatte ihr Kleid aus Goldlamee an, ihr unvergleichliches Haar war über den Ohren eingerollt, sie summte die Venusbergmusik. Sie hatte bessere Tänzer erlebt. Der Raum, in dem sie dann tanzten, war dunkel. Es war seltsam, in Christopher Teachens Armen zu liegen. Außerdem sieht er so krank aus. Vielleicht ist er's. Das artige Grammophon spielt Destiny. Natürlich war Tanzen jetzt nicht ganz das, aber beinahe das Richtige. Ganz nah dran. In seinen Armen. Fast hätte sie ihn auf die Lippen geküsst, aber nur fast. Teachens sagte, vielleicht sollten wir jetzt besser miteinander reden. Gut, gehen wir nach oben. Ich bin hundemüde. Ich habe 6 Nächte nicht geschlafen, trotz Tabletten. Erstaunlicherweise, als sie die Treppe hinaufstiegen, fiel ihr ein, wie fett die Tenöre immer sind, die im Tannhäuser singen. Die Venusbergmusik tönte ihr in den Ohren. Ein Grammophon. Hey, schwarzer Wirt, servier. Um Himmels Willen, uns Mädels und Bier. Hey, schwarzer Wirt! Sie tanzen Destiny. Die Empfangshalle voll mit jungen Hengsten. Es war seltsam. Um Himmels Willen, sie tanzen! Ihr fiel ein, wie fett die Tenöre immer sind, die im Tannhäuser singen. Raus, halten! Raus, raus, halte, left, right, right, left. One, two, two, three, one, two, two, three. Fürchterlich, raus, halten, raus, halten. Halten Sie sich raus da, raus, halten. Also, du und Mrs. Teachens, ihr seid heute Abend zum Dinner im Quartier des Generals eingeladen. Im Licht der Wintersonne hakte die Wine sich bei Teachens unter und hatte es jetzt gar nicht mehr eilig. Ein Beisammensein mit dem kommandierenden General der Abteilung West und General O'Hara. Teachens empfand diese demonstrative Geste als Zumutung, sah jedoch ein, dass sie notwendig war. Wir sehen es als gegeben an, dass du dich endgültig getrennt hast. Der helle Tag schien lauter scharfkantige Gegenstände zu enthalten und eine grausame Eindeutigkeit, die Leber. Also, sagst du mir's jetzt? Teachens zwang sich, seinen linken Arm nicht dem Griff des Colonels zu entziehen. War O'Hara letzte Nacht betrunken oder war er es nicht? Sagst du es mir jetzt? Teachens sagte, nein, ich glaube nicht, dass er betrunken war. Er kam mit Major Perone hereingestürzt. Hab darüber nachgedacht. Betrunken wurde er später. Und als ich ihm dann befahl, den Raum zu verlassen, lehnte er sich an den Türrahmen. Und daraufhin habe ich gesagt, dass ich ihn unter Arrest stellen lasse, wenn er nicht verschwindet. Das war meine Pflicht, ganz klar. Levine sagte, deine Legitimität stelle ich nicht in Frage. Aber du siehst wohl ein, dass O'Hara das Recht hatte, dein Zimmer zu betreten, als Chef der Militärpolizei. Keine Frage. Er hatte wohl das Recht dazu. Inzwischen hatten sie die Barackenstraße zu Teachens Büro weit hinter sich gelassen und schauten hinab auf die französische Landschaft, die wie ein großer Teppich vor ihnen lag. Ihm, sagte Levine, liegt sehr an deiner Meinung. Es läuft vielleicht wirklich darauf hinaus, festzustellen, ob O'Hara zu viel trinkt, um weiter auf seinem Posten zu bleiben. Und er sagt, er will deine Meinung berücksichtigen. Was ist passiert? Du siehst also, wie sich nachts die Klinke deiner Tür bewegt. Wie kannst du das eigentlich wissen? Das mit der Türklinke. Sylvia kann es nicht gesehen haben. Sie saß mit dem Rücken zur Tür. Und sie hatte keine Ahnung, was passiert ist. Vielleicht sollte ich es nicht sagen, aber... Levine zögerte. Du selbst hast es uns erzählt. Die Sonne schien und er war trotzdem bleich. Er sagte, alter Junge, vielleicht weißt du es ja gar nicht. Aus Erzählungen, aus deiner Kindheit vielleicht. Worauf willst du hinaus? Dass du redest, sagte Levine. Du sprichst im Schlaf. Als Jungen dachten wir, dass einer, der im Schlaf spricht, dass der so ein bisschen verrückt ist. Teachens sagte unaufgeregt, nicht unbedingt. Das bedeutet nur, dass man unter seelischem Druck steht. Nicht jeder seelische Druck bringt einen gleich um den Verstand. Zutiefst niedergeschlagen und mit hängendem Kopf blickten sie auf die Szenerie hier draußen. Levine sagte, dieser erbärmliche Krieg. Und diese verdammte Aussicht hier. Schau dich um. Schau dich um. Die Erbärmlichkeit menschlicher Natur hatte schon immer viel Normales. Wir lügen und betrügen. Wir haben keine Fantasie und täuschen uns. War schon immer so. Ob im Frieden oder im Krieg. Man sieht irgendwo eine riesige Ansammlung von Männern. 7 oder 10 Millionen. Die sich alle auf Orte zubewegen, zu denen sie um keinen Preis wollen. Um keinen Preis. Jeder Einzelne hat schreckliche Angst. Aber sie bewegen sich weiter. Sie treibt ein ungeheurer, blinder Wille an. An diesem einen großen Unternehmen in der Geschichte der Menschheit teilzunehmen und es zu vollenden. Diese Anstrengung ist das einzige unbezweifelbar Ehrenhafte im Leben jedes Einzelnen. Das übrige Leben all dieser Männer ist eine schmutzige, unbedeutende, erbärmliche Lappalie. So wie deins. Und so wie meins. Was bist du für ein Pessimist? Um Himmels Willen. Erfolg oder Scheitern, sagte Teachens, haben nichts mit dem Wert einer Sache zu tun. Wenn wir verlieren, gewinnen die anderen. Falls zu deiner Vorstellung von Tugend der Erfolg gehört, dann liefern sie eben den Erfolg. Worüber zum Teufel reden wir hier eigentlich? Rief Levine plötzlich. Worüber zum Teufel reden wir? Und Teachens fragte finster, worüber? Ich halte mich hier einer zuständigen militärischen Behörde zur Verfügung, die meine früheren Lebensumstände erforscht. Und spucke so lange Plattitüden aus, bis du mich daran hinderst. Das alles ist so schrecklich peinlich. Um Himmels Willen, hilf mir! Er hat mir aufgetragen, herauszufinden, was letzte Nacht passiert ist. Teachens sagte, ist ein bisschen viel verlangt, dass ich dabei helfen soll. Was habe ich denn gesagt? Im Schlaf. Du hast den Namen von Miss Wenop genannt. Alle paar Sekunden hast du Miss Wenop gesagt. Mit geschlossenen Augen sagte Teachens, ich habe im Schlaf mit Miss Wenop geredet. Ja, merkwürdig, fast gespenstisch. Du sitzt am Tisch, hast die Arme draufliegen und redest. So, als würdest du ihr einen Brief schreiben. Ich wollte dich aufwecken, aber der General fühlte sich wie ein Detektiv, der gerade etwas aufdeckt. Er hat sich darauf versteift, du seist ein Sozialist. Das ist naheliegend, bemerkte Teachens. Habe ich dir nicht gesagt, dass er anfängt zu lernen? Aber du bist kein Sozialist. Er stand über dir mit dem Kopf zur Seite geneigt, wie eine Elster, die am Loch lauscht und dass sie eine Nuss hat fallen lassen. Zuerst hat er enttäuscht gewirkt, aber dann doch irgendwie erfreut. Eine Art schlichter Freude. Einfach froh, verstehst du? Als wir aus deiner Baracke raus waren, hat er gesagt, ich denke in vino veritas. Was hab ich denn gesagt? Du hast der jungen Dame Dinge gesagt, die du einer jungen Dame niemals sagen würdest. Und du hast wohl auch versucht, Mrs. Teachens zu betrügen. Unangenehm, sagte Teachens gleichgültig. Vielleicht sollte ich dir schildern, was in der letzten Nacht wirklich passiert ist. Wie lautet der Vorwurf genau? Zunächst einmal Trunkenheit und Gewalt gegen einen vorgesetzten Offizier. Dann nur noch schädliches Verhalten, weil du geschlagen hast. Schädliches Verhalten wird dir auch in der Nebenklage vorgeworfen, weil du in deiner Ordonnanzstube unerlaubterweise Anmerkungen in ein Polizeiregister geschrieben haben sollst. Du sollst eine Auseinandersetzung wegen O'Haras Rotmützen gehabt haben. Und der Offizier, den ich geschlagen haben soll, war wer? Perrone. Darum dreht sich alles. Es war Perrone. Perrone? Du weißt genau, dass er es nicht war. General O'Hara kam zum Zimmer meiner Frau und riss die Tür auf. Ich hielt ihn für betrunken. Es gab auch noch einen anderen Mann, der auf dem Korridor lag. General O'Hara rief, dass es Major Perrone wäre. Hör zu, ich kenne Major Perrone nicht. Außerdem hat er keine Uniform getragen. Ich hielt ihn für einen französischen Kellner, der mich ans Telefon holen wollte. Mach weiter. Levine sagte, mach weiter, bitte. Wir akzeptieren die Feststellung, dass Perrone nicht in Uniform war. Ja, er gibt an, Pyjama und Morgenmantel getragen zu haben. Er hat das Badezimmer gesucht, hätte eine Tür geöffnet, hineingeschaut und sei dabei mit großer Wucht auf den Gang hinaus und gegen die Wand geschleudert worden. Dann hätte er laut geflucht und daraufhin kam General O'Hara aus dem Zimmer. Major Perrone war wohl extrem nervös und besorgt. Es kann alles Mögliche gewesen sein, was er geschrien hat, Diebe oder Feuer. Als O'Hara rauskam, teilte er ihm mit, er sei ins Zimmer deiner Frau gebeten worden und dass du versucht hättest, ihn zu erpressen. Teachen sagte, so also, es sieht so aus, Levine, dass dich etwas bedrückt. Bedrückt es dich, mir mitzuteilen, dass Perrone mit Billigung meiner Frau gekommen ist? Ich weiß aber, dass es stimmt. Allerdings wollte sie ihren Spaß, keinen Ehebruch. O'Hara hat tatsächlich geschrien, wo ist der Erpresser, als er eintrat. Es hat gute 3 Minuten gedauert, bis ich ihn wieder los wurde. Er verlangte einen Blick auf das Weibsbild und die Dirne zu werfen. Sie hätte ihm in der Lounge schöne Augen gemacht, sodass er genauso gut wie Perrone hätte gemeint sein können. Er hatte wohl den Verdacht, ich hätte ein Flittchen kommen lassen, um jemanden zu erpressen. Nach einer Weile hatte ich genug, sah auf dem Korridor einen der kleinen Subalternoffiziere von seinem Stab und sagte, »Wenn Sie General O'Hara nicht hier rausschaffen, werde ich Ihnen befehlen, ihn wegen Trunkenheit unter Arrest zu stellen. Danach bin ich aufs Zimmer, um weitere Entwicklungen abzuwarten. Ich glaube, damit ist alles Wichtige gesagt.« »Lügen. Betrügen. Immer weiter!« Keine Fantasie. War schon immer so. Schreckliche Angst. Keine Fantasie. Blinder Wille. Fantasie, Fantasie. Jeder einzelne. Schreckliche Angst. Aber sie bewegen sich weiter. Jeder einzelne. Keine Fantasie. Fantasie, Fantasie. Ein ungeheurer blinder Wille treibt sie. Lügen und betrügen. Weiter, weiter. Immer weiter. War schon immer so. Immer, immer weiter. War schon immer so. Ein ungeheurer, blinder Wille treibt sie. General Lord Edward Campion, Knight Commander of St. Michael and St. George, Grand Commander of the Bath und Träger des Distinguished Service Order, saß in all seiner Herrlichkeit auf einer Fleischkonservenkiste an einem mit einer Militärdecke bedeckten Brettertisch und war damit beschäftigt, ein vertrauliches Memorandum an den Kriegsminister aufzusetzen. Scheinbar prächtig gelaunt, war er insgeheim ratlos und niedergeschlagen. Am Ende jedes Satzes, den er schrieb, und er schrieb mit immer größer werdender Genugtuung, sagte sein unbewusster Teil, »Was zum Teufel mache ich nur mit diesem Burschen?« oder »Wie zum Teufel kann man den Namen jenes Mädchens aus diesem Schlamassel heraushalten?« Mit dem Verlauf seiner militärischen Karriere war er zufrieden. Im Anfangsstadium des Krieges, nachdem er einen bedeutenden Beitrag zur Mobilisierung geleistet hatte, bewährte er sich glänzend im Osten, vornehmlich als Befehlshaber berittener Infanterie. Später hatte er sich beim Aufbau und Transport von Truppen von und nach Übersee so hervorgetan, dass er angesichts der immer größer werdenden Bedeutung von Verbindungs- und Nachschubwegen wusste, dass er sich so unentbehrlich gemacht hatte, um als einziger General für dieses Kommando in Frage zu kommen. Er wollte dem Kriegsminister eine vertrauliche Mitteilung schreiben, von der er wusste, dass sie vielen Gentlemen, die sie lasen, missfallen würde. Tatsächlich lachte er still vor sich hin, während von hinten durch die offene Tür die Sonne seine prächtige Gestalt beschien. »Kommen Sie, Tietjens, setzen Sie sich. Es stört mich, wenn Sie stehen.« Er stieß das Blatt Papier, auf das er geschrieben hatte, über den Tisch zu Tietjens. »Er sieht schäbig aus. Wirklich. Auf dem Rock sind 3, 4 Fettflecke. Die Haare müsste er sich schneiden lassen. Eine gottverdammt miese Geschichte, in die er da hineingeraten ist. Ein Aufwiegler. Ja, ja, das ist er. Ein echter Aufwiegler.« Wie ein Mehlsack hockte Tietjens da und schaute den General über den Entwurf des Briefes, den er gerade zu Ende gelesen hatte, hinweg an. Der General sagte, »Und, wie?« »Ist großartig, Sir. Mit welchem Nachdruck Sie die Sache vortragen? Sie muss mit Nachdruck vorgetragen werden, oder wir sind verloren.« »Glauben Sie das auch?« »Bin mir sicher, Sir«, sagte Tietjens. »Aber nur, wenn Sie bereit sind, Ihr Kommando niederzulegen und in die Politik zu gehen.« »Sie sind ein ganz außergewöhnlicher Bursche. Hatte eben genau denselben Gedanken.« Strahlend im Glanze seines Ruhmes, aber dennoch so runzelig, dass er Tietjens an einen alten Apfel in einem damaszierten Helm erinnerte, saß der General wieder auf der Fleischkonservenkiste vorm Tisch. Er spielte mit dem übergroßen, goldenen Füllfederhalter. »Captain Tietjens, ich würde nun Ihre besondere Aufmerksamkeit erbitten.« Tietjens sagte, »Sir.« Das Herz blieb ihm stehen. Der General sagte, Tietjens werde noch an diesem Nachmittag einen Stellungsbefehl erhalten, und ganz förmlich fügte er hinzu, dass er diesen neuen Stellungsbefehl nicht als unehrenhaft betrachten dürfe. Er sei eine Beförderung. Er, Major General Campion, ersuche den befehlshabenden Colonel des Depots, Tietjens das bestmögliche Zeugnis in Soldbuch zu schreiben. Er, Tietjens, habe außerordentliches Geschick bewiesen, Lösungen für schwierige Probleme zu finden. Zusätzlich werde er, General Campion, seinen Freund General Perry, Befehlshaber des 16. Abschnitts, ersuchen. Du lieber Gott, sie schicken mich an die Front. Er schickt mich zu Perrys Armee. Das ist der sichere Tod. Er werde ihn also ersuchen, Tietjens als stellvertretenden Kommandeur des 6. Bataillons seines Regiments einzusetzen. Medizinisch bist du wie eingestuft? Tietjens sagte, Lager, Sir. Meine Lunge ist kaputt. Das würde ich an deiner Stelle vergessen. Ist das Beste, was ich für dich tun kann. Alles sorgfältig überlegt. Jetzt war es also passiert. Die Naturkatastrophe war da. Du verstehst, dass ich in meinem Befehlsbereich derartige Dinge nicht durchgehen lassen kann. Kein Kommandeur kann das. Kein Offizier kann, ohne sich als Soldat zu kompromittieren, ein Privatleben führen, das so unbegreiflich und peinlich ist wie deines. Äußerst peinlich. Äußerst peinlich. Deine Gattin ist eine außergewöhnlich schöne Frau, und es hat einen Skandal gegeben. Ich gebe zu, nicht von dir verschuldet. Sir, ich verstehe. Ich sehe ein, dass ich das Kommando hier nicht behalten kann. Ich bedauere es, weil ich diese Einheit gerne geführt habe. Aber muss es unbedingt das 6. Bataillon sein? Es war Tietjens nicht wirklich klar, was er im Moment eigentlich wollte. Aber er sah schon die Bilder vor sich. Schwerfällig aus einem hohen französischen Eisenbahnwaggon aussteigen. Im Morgengrauen. Das Licht lässt die weißen, großen Brotkanten hervorleuchten. Halbleibe, die an die Truppen ausgegeben werden, die selbst kaum sichtbar sind. Lichtovale auf den Helmen der englischen Truppen. Wenn mir etwas anderes für dich einfallen würde, würde ich's tun. Aber alle diese verrückten Angelegenheiten, in die du verwickelt bist, sie blockieren mich überall. Bei Gott. Ich habe diese Frau immer für eine Heilige gehalten. Ich bin entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen. Du hast sie gottverdammt schlecht behandelt. Du lebst jetzt praktisch getrennt von ihr? Wie viele Jahre waren es? Seit 1912 ist unser Verhältnis nicht mehr gut, Sir. Aber warum? Sie ist wunderschön. Sie ist anbetungswürdig. Was willst du denn mehr? Sie ist anbetungswürdig. Sie ist die Mutter deines Kindes. Was bist du zum Teufel? Eingebildet wie ein Pfau. Widerspenstig wie ein Ochse. Im zivilen Leben, Sir, war ich Statistiker. Zweiter Sekretär im Amt für Statistik. Und dort haben sie dich rausgeschmissen, rief der General anklagend. Wegen deiner merkwürdigen Streitereien. Er hob zu einer langen Klage an. Die Regierung hätte also frisierte Statistiken von Teachens verlangt, um die Alliierten reinzulegen. Na und? Ob Teachens Franzose oder Engländer sei. Alles, was er täte, wirklich gottverdammt alles, mache es ihm unmöglich, etwas für ihn zu tun. Eigentlich müsse Teachens mit seinen Fertigkeiten dem Stab des französischen Oberbefehlshabers attachiert sein, aber im vertraulichen Bericht über ihn werde genau das ausgeschlossen. Sir, wenn Sie den vertraulichen Bericht sorgfältig lesen, werden Sie feststellen, dass die unvorteilhaften Zusätze mit G.D. paraffiert sind. Es sind die Initialen eines gewissen Major Drake. Major Drake ist ein Gentleman, der mich nicht besonders mag. Davon gibt es viele. Du bemühst dich wirklich nicht, dich beliebt zu machen. Muss ich schon sagen. Er wird nicht erwarten, dass ich ihm sage, dass Sylvia diesen Drake für den Vater meines Sohnes hält. Dass er mich außerdem ruinieren wollte. Für Teachens wurde die Vorstellung, das Transportwesen der Division hier unter sich zu haben, wie eine Vision vom Paradies. Aus zwei Gründen. Es ist ein vergleichsweise sicherer Posten. Und es hat zweitens mit Pferden zu tun. Und solange Valentine Wenop von dieser Position weiß, wird sie beruhigt sein. Er stellte sich Valentine Wenop auf ihren Gängen durch London vor und welche Seelenqualen sie bei der Vorstellung ausstand, er befände sich in einer der gefährlichsten Stellungen einer dem Untergang geweihten Armee. Sie würde sicherlich davon erfahren, Sylvia würde es ihr mitteilen. Er hätte darauf gewettet. Sylvia? Sylvia! 1, 2, 2, 3. Ein Kerl namens Drake. Die Dame Miss Teachins. Sylvia? Eine Hure. Wirklich eine Hure? Untreu. Hure? Left, right, right, left. Sylvia? Left, right, right, left, right. Sylvia. Niemals. Valentine Wenop. Eine Hure. Und Miss Wenop. Valentine Wenop. Nein, kein einziges Mal. Valentine Wenop. Niemals. Valentine Wenop. 1, 2, 2, 3. Nein, kein einziges Mal. Wir drehen uns dauernd im Kreis. Vielleicht bin ich ein alter Narr, der diese ganzen modernen Ansichten nicht mehr versteht. Du bist ja auch nicht modern. Der widerliche McKechnie, der ist modern. Weißt du, was der kleine Dreckskerl gemacht hat? Kriegt Urlaub für seine Scheidung und lässt sich dann nicht scheiden. Das ist modern. Hat gesagt, er hätte Gewissensbisse. Was soll einer denn machen, wenn einem die Frau untreu ist, Sir? Lass dich scheiden von der Hure. Lass dich scheiden. Oder bleibt mit ihr zusammen. Nur ein Vieh, fuhr er fort, könne von einer Frau erwarten, ihr ganzes Leben allein in einer Dachkammer zu verbringen. Sie sei zum Sterben verurteilt oder sie geht auf die Straße. Was für ein Kerl das sein müsse, der das nicht versteht. Also sie könne einfach nicht anders. Deshalb müsse er die Konsequenzen tragen, was immer geschehe. Dennoch, Sir, gibt es, oder vielleicht gab es einmal, in Familien von Stand. Weiter sprach er nicht. Der General sagte nun. Eine gewisse, so etwas wie, nun, nennen Sie es Parade. Dann lieber keine Paraden mehr. Zum Teufel auch. Im Vergleich zu uns sind alle Frauen Heilige. Stell dir vor, was allein das Kinderkriegen bedeutet. Ich kenne die Welt. Wer würde das aushalten? Du? Ich? Lieber wäre ich das letzte Frontschwein in Perrys Armee. Er schaute Teachens mit einer Art bösartiger Verschmitztheit an. Warum willst du dich nicht scheiden lassen? Panik überfiel Teachens. Die letzte Panik in diesem Gespräch. Mehr hielt sein Hirn nicht aus. Er sah und hörte. Blut, Blut, Blut, leuchtendes Blut. Bruchstücke von Kampfszenen, Stimmen, Namen. Left, right, right, left. Komplizierte Probleme. Das Pop, Pop, Pop, der Schrapnells. Eine Landkarte der zum Krieg gerüsteten Welt entrollt sich. Pop, Pop, Pop, Pop, Pop, Pop. Groß wie ein Feld, eine Reliefkarte. Pop, Pop, Pop, Pop, Pop. Eine Reliefkarte aus grünlichem Papiermaché. Alles überschmiert mit leuchtendem Blut. Alles entspricht den Regeln des Kriegshandwerks. General Campion, der mit Gleichmut hinnimmt, was deutsche Flugzeuge mit den Hospitälern, Lagern, Ställen, Bordellen, Theatern, Boulevards, Schokoladenbuden und Hotels dieser Stadt anstellen. Unendlich empört wäre der General aber gewesen, hätten Hunnenflieger Bomben auf seine private Unterkunft geworfen. General Campion, General Campion, General Campion, General Campion. Gleichmut, Flugzeuge. Die Spielregeln des Krieges. Man verschont die jeweiligen gegnerischen Hauptquartiere und zerfetzt dafür Mädchen, auf die sich 6000 Männer freuen. Leuchtendes Blut. Alles überschmiert mit leuchtendem Blut. Blut. One, two, two, three. Fürchterlich. Fürchterlich da draußen. Fürchterlich. One, two, two, three. Fürchterlich. Fürchterlich da draußen. Fürchterlich. One, two, two, three. Die Mutter dieses Burschen ist 1912 an gebrochenem Herzen gestorben. Sein Vater hat 5 Jahre später Selbstmord begangen. Das bringt uns zurück ins Jahr 1912. Demnach war seine Frau mit Perrone in Frankreich, als ich in Rheim mit ihm ins Gericht ging. Er schaute auf die Tischplatte vor sich und wollte dann noch einmal mit demonstrativer Besorgnis auf und Teachens in die Augen blicken. Das war seine Methode bei den Männern. Er war ein erfolgreicher General, weil er die Männer kannte. Er wusste, dass alle Männer wegen 3er Dinge bereit sind, zum Teufel zu gehen. Alles dahin. Mutter, Vater, Groby. Mit dem Burschen ist es aus und vorbei. Ein bisschen viel auf einmal. Der General rückte den Gürtel zurecht. Dann brauche ich dich nicht länger festzuhalten. Du kannst jetzt wegtreten. Meine Küchenbaracken, Sir. Küchensergeant Case würde sehr enttäuscht sein. Er hat mir versprochen, Sie würden nichts zu beanstanden haben, wenn ich ihm 10 Minuten Vorbereitungszeit gäbe. Case war bei den Trommlern, als wir in Neu-Delhi waren. Müsste inzwischen wenigstens Quartiermeister sein. Hatte so ein Frauenzimmer, das er immer als seine Schwester bezeichnete. Er schickt immer noch Geld an seine Schwester. Der General sagte, wurde damals zum einfachen Soldaten degradiert. Hat sich unerlaubt von der Truppe entfernt, als Color Sergeant. Muss 20 Jahre her sein. Jawohl, ich schau mir deine Feldküche mal an. In der hervorragenden Begleitung durch Colonel Levine und mit Teachens an seiner Seite schritt der General in der frisch geweißten, makellosen, mit Spiegeln, die nichts anderes als die Deckel der Feldkochgefäße waren, ausstaffierten Küchenbaracke, durch ein Spalier augenrollender, strammstehender Männer in Weiß, die Schöpfkellen in den Händen hielten. Sie machten große Augen, doch ihre Mundwinkel zeigten nach oben, weil sie den General und seine wunderbar uninteressierten Begleiter mochten. Wie geht es Ihrer Schwester, Case? Rührt euch, Männer. Sir, ich beabsichtige, Sie zur Mrs. Case zu machen. Worauf sie sich alle bewegten, wie sich eben in Kinderträumen weiße Objekte bewegen. Alles war kindlich. Sie rollten die Augen. Mit leichten Schritten ging der schimmernde General flink zu den gefirnisten Fächern im östlichen Seitenschiff der Kathedrale. Sofort wurde die weiße Gestalt daneben röhrenförmig, reglos, kulleräugig. Auf die Fächer war gemalt Tee, Salz, Currypulver, Mehl, Pfeffer. Mit dem Griff seiner Reitpeitsche tippte der General auf das Fach mit der Aufschrift Pfeffer. Öffnen Sie das, mein Guter. Ja? Es war das oberste Fach auf der rechten Seite. Zur röhrenförmigen, kulleräugigen weißen Gestalt daneben sagte er, öffnen Sie's. Tietjens kam das alles vor wie der Augenblick nach einer Beerdigung mit militärischen Ehren, in dem das Musikchor mit den Trommeln plötzlich in den schnellen Regimentsschritt fällt und zurückmarschiert in die Kaserne. Das Ende der Paraden von Ford Madox Ford. Aus dem Englischen von Joachim Utz. Keine Paraden mehr. Zweiter Teil. Erzähler Jens Harzer. Christopher Tietjens, Felix Göser. Silvia Tietjens, Bibiana Beglau. General Campion, Manfred Zapatka. Cowley, Achim Buch. Perone, Franz Petzold. Colonel Levine, Johannes Silberschneider. General O'Hara, Stefan Wilkening. Sergeant Case, Moritz Kienemann. Ton und Technik, Markus Huber, Fabian Zweck und Andreas Meinetzberger. Regieassistenz, Katrin Herm, Stefanie Ramp. Bearbeitung, Musik und Regie, Klaus Buhlert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2017. Redaktion Herbert Kapfer.